Die Frage, die sich für einen Arzt stellt, ist das ein Minus oder ein Plus? Handelt es sich um ein Handicap, das Sie beeinträchtigt? Oder haben wir es mit einer Anomalie zu tun, die vielleicht sogar einen positiven Impact auf diese Frau hatte? Sie vielleicht zu Dingen befähigte, die anderen verschlossen blieben? Angesichts ihrer Prominenz, welche die Archäologie enthüllt, kommt Walter Wohlgemuth zu dem Schluss, es ist kein Handicap, es ist eine Befähigung. Es war etwas sichtbar Verrücktes, das überproportional beeindruckend war, aber sie nicht weiter behinderte. It's not a bug, it's a feature. Wir haben es bereits thematisiert. Körperliche Auffälligkeiten werden im animistischen Denken nicht als anatomische Zufälle, sondern als Werk von Akteuren wahrgenommen. Sie sind intentional und damit ein Zeichen. Ob ein gutes oder ein schlechtes, ist zunächst einmal offen. Die so Ausgezeichneten verfügen über einen privilegierten Zugang zur Anderswelt. Das macht sie zu charismatischen Personen. Als Mittler zwischen den Welten können sie helfen, das Schicksal der Menschen zu beeinflussen. Wenn Augen, die so viel über Menschen verraten, plötzlich ein Eigenleben entfalten, als würden ihre Besitzer von anderen Mächten erfasst, dann ist das ein im doppelten Wortsinn verstörender Augenblick. Man sieht geradezu, wie der Mensch den Kontakt zu dieser Welt verliert und in eine andere übertritt. Aber auch für sie selbst muss das befremdlich gewesen sein. Der Blick trübt sich, die Wirklichkeit scheint zu zerfallen, löst sich auf. Sie hat ja keine Ahnung, was da mit ihr passiert. Niemand kann es ihr erklären. Sind das die Geister? Nehmen sie Kontakt auf? Der Nystagmus wird bereits im Kindesalter aufgetreten sein. Mit der Zeit erkennt sie, welche Haltungen ihn hervorbringen, und lernt, das zu beherrschen. Irgendwann kommt ihr in den Sinn, das gezielt einzusetzen. Und die anderen waren erschrocken. Vorstellungen von der Macht des bösen Blicks finden sich zu allen Zeiten. Womöglich trug sie deshalb einen Schleier aus Tierzähnen vor den Augen. All das trug nicht nur zu ihrer Mystifizierung bei, es half tatsächlich. Wir haben die Macht der Placebo-Effekte und des Tamtams für die Sinne auf die menschliche Psychologie thematisiert. Das Eintreten des Nystagmus als augenscheinlicher für alle sichtbarer Beweis, dass sie die anderen Mächte rekrutierte, um ihm hier und jetzt zu helfen, entfaltete tatsächlich seine Wirkung, indem es zusätzlich zu ihren medizinischen Interventionen die Selbstheilungskräfte der Menschen aktivierte.